Wir sind wieder da, Bruder. Sie und Abala, miese Paarzahler, Schlaghammer, Wasser. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Da ist einiges am Start. Start, Baby. Ihr Kackspalten leistet seine Ratsammer. Denn diese beiden kommen mit dem Schlaghammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Die Lausche auf, ich flex Parts, zerfuck jetzt grad Blender, Rapper, Bang Bam, Songs auf OMF knallt, Stresser, weg da, denn dann Shepard's Perma, Madman. Wie in England, Eric Cantona, wirst du abgetreten, krank im Schädel, es wird asozial, nach Eubelad, Spirdalei, aufpassen, zu schräg, Fuß C in deinen Augapfel. Laut Aussage, drauf haben mögen es ja viele, doch es kann irgendwann passieren, das Biss abgefuckte Tiere, chill krank in der Birne, balla, balla, balla, alle. Dich in dem Wald entführen, im Dark Dari Panza Jeep 10 Kilo Jejo. Allah Tifa Sahbe, ab hier wird's Pilegro. Danger, wie ein schlechter Hollywood-Streifen. Ich roll über Leichen, denn ich muss Kombis begleichen. Wir sind wieder da, Bruder, Chio und Abala. Miese Paarzahler, Schlaghammer, Wasser. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Da ist einiges am Start. Start, Baby. Ihr Kackspalten leistet seine Ratsammer. Denn diese beiden kommen mit dem Schlaghammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Da ist einiges am Start. Start, Baby. Roll durch den Zoll im A8 Long Cabron, C Abostrof, Aslakon Trosson, Katrevan, Son Pisson, Nitro, dritte LP, Hot Web für die Siedlung. Platz ist Game VJ in den 80s. AZZLA, Ganja was the case, bitch. Schick euch auf H-Trips, die Pink Floyd. Another brick in the wall, M3 bring the noise. Hier geht's um Kampf mit Haschpreisen, Schlägereien, Anzeigen und die ganze Bandbreite. Langzeit, Chain, Tempelé, nenn es Collateral Damage, Boys in the Hood, Menace to Society. Born, I'm on fire, wie Super Saiyajin von Heisenrad bis KKW. Bruder Herr Schmitz, Kong, Xen und Licht. Patrouille ich mit Jejo Stick, Zero Sick. Wir sind wieder da, Bruder, Chi und Abala. Miese Paarzahler, Schlaghammer, Wasser. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Da ist einiges am Start. Start, Baby. Ihr Kackspalten leistet seine Ratsammer. Denn diese beiden kommen mit dem Schlaghammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer. Ist ja Hammer, Hammer, Hammer.